Ein Gedenkblatt. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ein Gedenkblatt. Du gingst so vorschnell aus der Welt und ließest so das Leben stehen, wie, wenn sie Müdigkeit befällt, die Kinder abends schlafen gehen. Du schwebst mir vor so licht und wert, durch harte Manneskämpfe blieb auf deinen Lippen unversehrt ein Knabenlächeln zart und lieb. Im Walde liegt so tief der Schnee, wie liegt er hoch auf deinem Grab, du bist dahin gegangen, eh dein Schicksal dir Genüge gab. Weiß wer, wo sich der Wind erhebt? Kennt wer der Wanderwolke Fahrt? Du schweiftest fern und bist entschwebt nach Windesweise, Wolkenart. Ende von Ein Gedenkblatt. Aufgenommen von Sonja.